Abschnitt 8 aus Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Märchen von Friedrich Wilhelm Hackländer. Von der Prinzessin Morgana, Teil 2. Zu dieser Zeit war das Geld, das wir aus unseren Waffen gelöst hatten, gänzlich verzehrt. Und umsonst suchte ich alle Winkel des Hauses, alle Kisten und Kasten durch, um irgendein verborgenes Kleinod zu finden. Sogar das eiserne Kästchen, in welchem das wundervolle Bild verwahrt war und das ich nie untersucht hatte, schloss ich auf, ohne etwas anderes darin zu finden als nur dies Bild in einem unscheinbaren Futteral. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass mich bei diesem Geschäft die Neugier plagte, auf den kleinen Stahlknopf des Futterals zu drücken, welches das Bild umschloss. Doch zu meinem Glück tönte in diesem Augenblick die Stimme meines alten Herrn vor meinen Ohren, und ich unterließ es. Unglücklicherweise vergaß ich, das eiserne Kästchen wieder zu verschließen, und ging darauf aus dem Hause, um einen alten Bekannten um ein Darlehen anzusprechen. Zu dieser Stunde kam Saladin zurück und mochte wohl schon längst jenes kleine Kistchen und dass dasselbe beständig für ihn verschlossen sei, bemerkt haben. Genug, er benützte meine Abwesenheit, nahm das Futteral heraus und, o Herr, der Unglückliche betrachtete das Bild. Was darauf mit ihm geschah, weiß ich nicht, aber als ich nach Hause zurückkehrte, fand ich ihn in den heftigsten Fieberfantasien auf seinem Lager liegen, das Futteral in seinen Händen haltend, das ihm zu entreißen keine menschliche Macht imstande war. Wohl hörte ich aus den irren Reden, die er in der Fieberhitze ausstieß, dass er jenes Bild geschaut, sowie dass das Wort meines alten Herrn, jedes Menschenherz müsse bei dem Anblick dieses Bildes krank werden vor Entzücken und Liebe, an ihm in traurige Erfüllung gegangen sei. Wochenlang lag er so auf seinem Lager an einem bösen, markverzehrenden Fieber und führte dabei beständig die sonderbarsten, unzusammenhängendsten Reden. Gewöhnlich fand er sich in solchen Augenblicken in der Sandwüste und sah in weiter Ferne das Gespenst der Fata Morgana vor sich schaukeln. Dies beschrieb er denn auch, wie es früher Aben Elderi getan, mit den glühendsten, lieblichsten Farben und malte es aus als ein Eiland voll Liebe und Entzücken. Ach, und in allen diesen Träumen spielte das unglückselige Bild eine Hauptrolle, denn dies war es, was ihm überall voranschwebte, und dem sein wirrer Geist hastig nachfolgte über schneebedeckte Berge, durch das wilde Meer und durch den glühenden Sand der Wüste. Endlich ließ die Kraft des Fiebers nach, und ich glaubte, jetzt würde der unglückliche Saladin zur Vernunft zurückkehren und das Andenken jenes Bildes aus seinem Herzen verbannen. Doch weit gefehlt. Wenn auch sein Körper genas, so schien ihm Herz und Geist desto kränker zu werden. Das erste Mal, als ich an seinem Lager saß und er mich nach seiner mondenlangen Krankheit wiedererkannte und zusammenhängend mit mir sprach, zeigte er mit Entzücken das Futteral und sagte, endlich habe er etwas gefunden, dem er sein ganzes Leben weihen würde und welches er erreichen wolle, wenigstens unablässig danach streben bis zu seinem Tode, nämlich das Original zu diesem Bilde. Umsonst stellte ich ihm vor, das Bild müsse eine bloße Fantasie des Malers sein, allein er lächelte und sprach mit matter Stimme, »O Ismael, dein Unglaube tut mir weh. Ich versichere dich, es ist das Bild der Prinzessin Morgana, die auf einem paradiesischen Eiland fern in der Wüste herrscht. Wohl weiß ich, dass noch kein Sterblicher das Glück hatte, dasselbe zu erreichen und die Prinzessin zu sehen. Doch warum kann es mir nicht vorbehalten sein, den Weg dorthin zu finden? Dies wird mir auch gelingen, Ismael, denn ich habe die Reise dorthin in den Phantasien des Fiebers schon öfters gemacht. Es war zwar ein schrecklicher und mühsamer Weg, und die Karawane, der ich mich anschloss, bestand aus sonderbaren Gestalten, aber ich werde das Eiland dennoch erreichen und die Prinzessin sehen. Ja, ich werde sie sehen und ihr nahe sein. Anfänglich glaubte ich bei diesen Reden, sie seien noch ein Überbleibsel des Fiebers, und die sonderbaren Ideen würden sich mit der Zeit schon geben. Doch weit gefehlt. Saladin genas langsam wieder, ohne aber seinen Vorsatz vergessen zu haben, die Prinzessin Morgana, wie er das Bild nannte, aufzusuchen. Vielmehr hatte er sich in seinen Träumen etwas ausgedacht, das an Wahnsinn grenzte und wodurch er, wie er sagte, seinen Körper an die ungeheuren Mühseligkeiten gewöhnen wollte, die ihm auf jener Reise bevorstehen würden. Er nahm nämlich tagelang keine Speisen und keinen Trank zu sich, um sich an Hunger und Durst zu gewöhnen, und alle meine Ermahnungen dagegen waren vergebens. Er geriet sogar in eine unbeschreibliche Wut, wenn ich ihm das Unsinnige seiner Handlungen vorstellte, und wusste mich durch Bitten und Flehen dahin zu vermögen, ihm seinen törichten Willen zu tun. Oft hungerte er 3 bis 4 Tage, und obendrein zwang er mich noch, ihn mit einem Stocke zu schlagen, damit er den Misshandlungen der Menschen, die ihn von seinem Vorhaben abbringen wollten, Trotz bieten könne. Was mein Herz bei diesem Wahnsinn litt, kannst du dir leicht denken, o Herr. Doch was sollte ich, armer alter Mann, machen, wenn ich mir auch zuweilen selbst vornahm, ihm seinen Willen nicht mehr zu tun, so konnte ich doch bei diesem Vorsatz nicht lange beharren, denn sein Jammer über meine Untreue, wie er es nannte, seine Klage, dass ich ihm nicht behilflich sein wolle, sein Liebstes auf der Welt zu erreichen, war mir ebenso schrecklich, ja, noch schrecklicher als die Misshandlungen, denen er sich unterzog. Wenn ich ihn zuweilen befragte, wann und durch wessen Hilfe er gedenke, seine Reise antreten zu können, so antwortete er lächelnd, das Schicksal, das ihm das Bild der Prinzessin Morgana zugeführt, werde es ihm auch, wenn die Zeit zur Reise herangekommen sei, nicht an Mitteln dazu fehlen lassen. So ist die Erzählung von dem alten Aben el-Deri und seinem Pflegesohn, o Herr. Und beim Barte des Propheten, ich habe dir nichts verschwiegen. Auch hast du in der vergangenen Nacht selbst zugehorcht, wie er mich mit seinem Wahnsinn quälte und wie ich ihn misshandeln musste. Bestimme in deiner Weisheit nun, was mit uns geschehen soll. Der Kalif sowie sein Großvezier hatten dieser sonderbaren Erzählung aufmerksam zugelauscht, und beide saßen nach Beendigung derselben stumm da und wussten nicht, was sie davon denken sollten. »Ei«, meinte der Kalif, »was würdest du dazu sagen, Abdallah, wenn wir uns jenes Bild kommen ließen und es auf alle Gefahr hin auch einmal anschauten?« »O Herr«, entgegnete Ismail hastig, nachdem er eine tiefe Verbeugung gemacht, »O Herr, beschließe in deiner Weisheit nicht so etwas Schreckliches. Glaube mir, der böse Zauber, der von diesem Bilde ausströmt, würde auch dich Zeit deines Lebens unglücklich machen.« »Es ist in der Tat eine seltsame Geschichte«, sagte der Großvezier, »und wenn ich deiner Hoheit einen Rat geben dürfte, der deiner Großmut sicher nicht verwerflich erscheint, so wäre es der, den unglücklichen jungen Mann mit den nötigen Mitteln zu versehen, um ihn wenigstens 1 Jahr lang mit den Karawanen durch die Wüste ziehen zu lassen. Vielleicht, dass ihm der Prophet gnädig ist und dass sich sein Wahnsinn zerstreut.« »Ja, du hast recht«, antwortete der Kalif, »triff die nötigen Anstalten dazu und lass es dem Reisenden an nichts fehlen. Schick ihn mit einer der großen Karawanen fort, die in kurzer Zeit nach Palmyra abgehen, und erteile ihm den Befehl, nach Ablauf 1 Jahres zurückzukommen, und alsdann werde ich ferner für ihn sorgen.« Ismail stürzte dem Kalifen zu Füßen, und indem er seinen Dank für die hohe Gnade stammelte, wagte er die Bitte, seinen jungen Herrn begleiten zu dürfen, eine Gunst, die ihm der Kalif auch gerne gewährte. Darauf befahl Harun al-Raschid, den jungen Saladin, wenn er zu der Reise gehörig ausgerüstet sei, vor sein Angesicht zu führen, und entließ den alten Diener, der sich vor Freude zitternd nach seiner Wohnung zurückbegab und seinen Herrn durch die frohe Botschaft nicht wenig stärkte. Saladin lag gerade auf seinem Lager ausgestreckt und hörte anfänglich ziemlich gleichgültig die Erzählung des Dieners, dass ihn der Kalif habe rufen lassen und dass er diesem ausführlich von Abn el-Deri habe erzählen müssen. Allein als Ismael im Verlauf des Gesprächs von der Gnade des Kalifen sprach, dass er ihnen die Mittel zu einer Reise in die Wüste geben wolle, da richtete sich der junge Mann von seinem Lager plötzlich in die Höhe und sprach mit funkelnden Augen: »Siehst du, Ismael, dass meine Träume nicht lügen. Siehst du wohl, die Zeit ist gekommen, denn der Prophet schickt mir eine unverhoffte Hilfe, die Reise zu machen, nach der sich mein Herz gesehnt und auf der ich finden werde, was ich suche.« Schon anderen Tags brachte man vor das Haus des jungen Saladin einige Kisten mit schönen Kleidungsstücken, mit Waffen und Reisevorräten aller Art. Auch schickte der großmütige Kalif mehrere kostbare Pferde sowie einige schwarze Sklaven, welche den jungen Mann auf seinen Reisen begleiten sollten. Dieser war von dem Augenblicke an, wo ihm Ismael die Gnade des Kalifen verkündigt, wie umgewandelt, und man merkte ihm schon nach einigen Tagen gar nicht mehr an, dass er monatelang krank gelegen und sich während dieser Zeit mit den größten Misshandlungen und Entbehrungen, wie sie uns bekannt sind, abgequält hatte. Schon der bloße Gedanke, den heißen, innigen Wunsch seiner Seele in Erfüllung gehen zu sehen, goss ihm neue Lebenskraft durch alle Adern, die Frische seiner Wangen kam wieder, sein Auge glänzte wieder feurig unter seinen schwarzen Brauen wie die glühende Sonne, wenn sie abends, von Wolken umgeben, hinter dem Horizonte versinkt. Schon in der ersten Stunde nach des alten Dieners Zurückkunft aus dem Palaste hatte er sein Lager verlassen, und als die Geschenke des Kalifen ankamen, wählte er daraus einen kostbaren, schönen Anzug, schwang sich auf eins der edlen persischen Pferde und ritt, von seinem Diener Ismael begleitet, durch die Basare und Gassen nach dem Palaste des Kalifen, um sich, dem Befehle Harun al-Raschids gemäß, vor dessen erlauchtes Antlitz zu stellen. Die Leute auf den Straßen, bei denen er vorbeiritt, gingen ehrfurchtsvoll aus dem Wege und wurden von seiner schönen, stattlichen Gestalt, von seiner Haltung zu Pferde, kurz von seiner ganzen Erscheinung so geblendet, dass sie achtungsvoll zur Seite traten und ihn wie einen mächtigen Emir begrüßten. Auch die Kaufleute in den Basars sahen ihm erstaunt nach, und einer fragte den andern, wer der fremde Prinz sei. So gelangte er an den Palast des Kalifen, wo die Wachen ihn und seinen alten Begleiter aufs Ehrerbietigste begrüßten und sie ohne Verzug in das Innere der Burg ließen. Hier sprangen einige Pagen herbei, die dem jungen Saladin den Steigbügel hielten und ihn nebst seinem Diener Ismael in die Gemächer des Kalifen geleiteten, wo ihn dieser mit seinem Großwesir Abdallah empfing. Harun al-Raschid betrachtete den jungen Mann, der sich tief vor ihm verbeugte, lächelnd und mit Wohlgefallen, und erneuerte ihm nochmals die Versprechungen, die er dem alten Ismael gegeben. »Beherrscher der Gläubigen«, erwiderte Saladin, »du bist in deiner Güte und Großmut dem Verlassenen wie ein Engel des Himmels erschienen, und der Prophet wird dich dafür belohnen. Wie soll ich dir meinen Dank aussprechen für das Unendliche, was du mir getan? Ich werde finden, was ich lange gesucht, und so es der Wille Gottes ist, glücklich werden.« Der Kalif, der sich anfänglich vorgenommen hatte, einen Versuch zu machen, ob er den Jüngling nicht von seiner Schwärmerei heilen könne, sah aus den letzten Worten desselben, dass er unabänderlich bei seiner Idee beharre, und beschloss deshalb, keinen vergeblichen Versuch zu machen. Er entließ ihn hierauf mit seinen besten Wünschen, und Saladin kehrte freudetrunken in seine Wohnung zurück. Die Einwohner Bagdads, deren Neugier durch die Erscheinung des fremden Prinzen, wofür sie Saladin hielten, sehr erregt worden war, gaben sich alle Mühe, zu erfahren, wer dieser junge Mann denn eigentlich sei, und hatten nicht so bald die Kunde erhalten, dass es der Sohn des alten Magiers Abn el-Deri wäre, dem der Kalif die Ausrüstung und die Mittel zu einer weiten Reise geschenkt, als sie die Erzählung von dem Bildnis für ein Märchen erklärten, das der alte Spitzbube, der Ismael, erfunden habe, um den Kaiser mit einer Summe Geldes zu prellen, und die bösen Menschen bedauerten nur, dass des alten Anschlag so glücklich gelungen war. Wenige Tage darauf zog die Karawane, der sich der junge Mann mit seinem Diener anschloss, von Kairo hinweg gen Palmyra, und die Leute in den Bazars riefen einander lachend zu: »Seht doch den klugen Spitzbuben Ismael, wie er mit seinem Raube davonzieht!« Wie es gewöhnlich mit Verleumdungen geht, dass sie sich von Stunde zu Stunde vergrößern, sich mit Zusätzen und Tatsachen vermehren und dadurch am Ende so glaublich werden, dass selbst der Unbefangenste nicht weiß, woran er ist, so erging es auch hier. Dass der alte Ismael den Kalifen betrogen habe, war den Leuten ziemlich klar. »Seht«, sagten sie zueinander, »hat doch der alte Abn el-Deri nie einen Sohn gehabt. Wer weiß, wo Ismael den jungen Menschen aufgefunden und ihn zu seinen Zwecken unterrichtet.« »Mir scheint es«, sagte ein anderer, »ich habe den jungen Lügner schon irgendwo gesehen.« »Richtig«, setzte ein Dritter hinzu, »habt ihr nicht noch vor einiger Zeit in der Barbierstube an der großen Karawanserei einen Burschen gesehen, der diesem Saladin glich wie ein Ei dem andern?« »Aha«, fielen alle anderen ein, »richtig, der ist's. Oh, der gute Kalif!« Bald darauf erfuhr auch Harun al-Raschid durch seinen Großwesir diese Gerüchte, und obgleich er ihnen anfangs keinen Glauben schenken wollte, ließ er sich doch durch das Zureden Abdallahs bewegen, den Herrn jener Barbierstube zu hören, der auf die Frage des Kalifen nach jenem jungen Mann mit verschmitztem Lachen antwortete: »Beherrscher der Gläubigen, der Mensch kann sich irren, und der Prophet möge mir bezeugen, dass ich einem Mitmenschen nicht gern etwas Böses nachsage. Aber was jenen jungen Mann anbetrifft, so könnte ich dennoch beschwören, dass er noch bis vor wenigen Wochen meine Barbierbecken und Messer geputzt und gesäubert hat. Freilich hatte er später, als ich ihn wieder sah, ein ganz anderes Aussehen, aber das machten die kostbaren Kleider und Pferde, die ihm deine Hoheit geschenkt.« Der Kalif, so schwer es ihm auch wurde, daran zu glauben, auf eine solche Art betrogen worden zu sein, konnte doch nicht umhin, dem alten Mann Glauben zu schenken, und sagte später lachend zu seinem Großwesir: »Höre, Abdallah, wir wollen uns doch in Zukunft besser in Acht nehmen und die Leute in ihren Häusern schreien und jammern lassen, ohne uns darum zu bekümmern.« Abdallah zuckte die Achseln und entgegnete: »In der Tat, es ist eine durchtriebene Spitzbüberei.« Die Karawane, der sich Saladin und Ismael angeschlossen hatten, zog indessen ruhig ihres Weges durch die Wüste dahin, und die beiden Pilger ahneten nichts von den Verleumdungen, die hinter ihrem Rücken ihren guten Namen zerstört hatten. Der gute Mann war glücklich, endlich den ersten Schritt getan zu haben, der ihn dem unbekannten Original seines Bildes näher führte, und auf dem Wege zu sein, wo ihn ein glückliches Ungefähr an das Ziel seiner Wünsche führen könne. Ismael dagegen freute sich seinerseits, wieder einmal aus dem stillen Leben hinauszukommen und durch die Wüste schweifen zu können. Es war ihm gerade, als sei er um 20 Jahre jünger geworden und als reite er wie ehemals neben seinem alten Herrn Abn el-Deri. Die Karawane war sehr zahlreich und hatte, da sie viel Gold und Silber bei sich führte, eine große Bedeckung bewaffneter Reiter, um Leute und Waren vor den Überfällen der Beduinen zu sichern. Schon in den ersten Tagen ließen sich diese verwegenen Räuber in weiter Entfernung von der Karawane sehen, um, wie es schien, die Stärke und Beschaffenheit derselben genau auszuforschen. Auch überfielen sie wohl zuweilen kleine Abteilungen des Zuges, die des Morgens beim Aufbruch zu weit zurückblieben, nahmen die beladenen Kamele mit sich und machten die Mannschaft, wenn sie sich zur Wehr setzte, nieder. Der größere Teil der Karawane aber zog dahin, ohne dass ihm ein Unglück widerfuhr, und Saladin mit ihm. Anfänglich hatte ihm das Reisen durch die Wüste, die Sonnenhitze und der Sand nicht wenig Beschwerde verursacht. Doch bald gewöhnte er sich daran und erkannte das Schöne und Erhabene, welches in der Stille und Leblosigkeit dieses ungeheuren Sandstrichs liegt, und wenn ihn auch zuweilen die Hitze der Sonne nicht wenig belästigte, so erfrischte ihn wieder der Gedanke an die Fata Morgana, die er noch nie gesehen und deren Anblick er jetzt so sehnlich erwartete. Endlich, an einem schönen Abend, nachdem die Sonne den ganzen Tag über mit unerhörter Glut auf den Köpfen der Reiter gebrannt, entwickelte sich fern am Horizonte aus blauen Nebeln, die dort hinten emporzusteigen schienen, das Gespenst der Wüste, und die letzten Strahlen der Sonne zitterten herrlich auf jene fabelhaften Gebäude, auf jene unerreichbaren Wälder und auf das glänzende Wasser, das kühlend und erfrischend emporsprudelte und doch noch nie eine menschliche Zunge erquickt hat. Saladin saß voll Entzücken auf seinem Pferde und hing mit glühendem Auge an jenem Zauberbilde, das bald blässer wurde und nach ganz wieder verschwand. Als die beiden Reisenden abends unter ihrem Zelte lagen, sagte der junge Mann zu seinem Diener: »Ach, Ismael, ich habe mir genau die Richtung gemerkt, nach welcher ich gestern Abend das Eiland sah, auf dem die Prinzessin Morgana thront. Lass uns dahin aufbrechen, wer weiß, ob wir es nicht schon am Morgen erreichen.« »Beim Propheten«, entgegnete Ismael traurig lächelnd, »lieber Herr, du hast gar sonderbare Ideen. Schon unsere Reise an und für sich, um zu einem Bild, welches wahrscheinlich nie existiert hat, das Original zu finden, ist lächerlich genug. Allein der Vorschlag, den du mir eben machst, die Karawane zu verlassen, um aufs Geratewohl in die Wüste hinauszuziehen, grenzt an Wahnsinn, und glaube mir, du wirst das Gespenst der Wüste, das dir jene schönen Gebäude, jene Palmen und Springbrunnen vormalt, gewiss nie erreichen, denn wenn du dich einen Schritt dem Gebilde zu nähern glaubst, so weicht es 10 Schritte vor dir zurück.« »Aber«, entgegnete Saladin unmutig, »auf welche Art soll ich denn meinen Zweck erreichen und zu einem glücklichen Ende kommen, von dem die ganze Ruhe meines künftigen Lebens abhängt? Glaubst du vielleicht, dieser Zug durch die Wüste würde meine Gedanken ändern und jenes Bild in meinem Herzen verschwinden machen?« »Ich hoffe das, o Herr«, entgegnete Ismael, »ich hoffe, deine Träumereien werden sich zerstreuen, und wenn wir nach einem Jahre gen Bagdad zurückkehren, wirst du über diese Tage wie über einen seltsamen Traum lächeln.« Saladin schüttelte traurig das Haupt und legte sich hierauf zur Ruhe nieder. Solche Gespräche hielten die beiden häufig zusammen, und so sehr sich auch Ismael bemühte, seinen jungen Herrn zur Vernunft zurückzubringen, so wenig konnte ihm dies gelingen. Saladin verwahrte das Bild sorgfältig, und in mancher Stunde, wenn er allein war, öffnete er das Futteral und schwelgte im Anblick der wundervollen Züge. Aber es konnte auch nichts Schöneres im Himmel und auf Erden geben als dieses Bild. An einem Springbrunnen, der seinen klaren, durchsichtigen Strahl hoch in die Lüfte schleuderte, lehnte die zarte Figur eines Mädchens, den Kopf nachdenkend zur Erde gesenkt, so daß man nur die schöne, glänzende Stirne sowie die halb verdeckten Augen sah. Da dies schon imstande war, ein Menschenherz vor Liebe und Entzücken erkranken zu lassen, wie unvergleichlich schön müßte nun erst das ganze Gesicht sein, wenn das Mädchen ihren Kopf erhob und freundlich um sich blickte. Ach, wie oft hatte der junge Mann in Stunden, wo er das Bild trunken vor Liebe anblickte, zu dem Propheten gefleht, er möge doch ein Wunder tun und ihn nur ein einziges Mal in jenes Antlitz schauen lassen. Der Unbesonnene, schon bei dem halben Anblicke dieses schönen Gesichts war ihm fast sein Herz gebrochen. Was würde also aus ihm geworden sein, wenn erst die Glut ihrer Blicke, verzehrender als die Strahlen der Sonne am Mittage, sein Blut entzündet hätten. In einigen Wochen hatte die Karawane Damaskus erreicht, und nachdem sie hier einige Tage gerastet, wandte man sich gen Palmyra. Bald waren die Reisenden wieder in die offene Wüste hinausgekommen, wo sie nichts sahen als Himmel und Sand. Kein Baum, kein Strauch, sowie kein fließendes Wasser. Die Wasserportionen für Menschen und Vieh wurden jetzt verkleinert, und je mehr man von der Hitze gequält wurde, umso gieriger und verlangender schauten die Menschen das Spiel der Fata Morgana an, das sich hier reizender und größer als sonst irgendwo allabendlich vor ihren Blicken ausbreitete. Saladin lag ganze Stunden unter seinem Zelte und starrte hinaus in die Wüste und träumte mit offenen Augen, wo er dann öfters glaubte, mit seinen Blicken durch jene fantastischen Wälder dringen zu können, und wo er den Springbrunnen zu erblicken meinte, an dem das wunderschöne Mädchen mit gesenktem Auge saß. Vergebliches Bemühen! Wie das Licht der Sonne sank, verschwand auch jenes Zaubereiland, und Saladin warf sich unruhig und fieberträumend auf seinem Lager umher. Schon öfters hatte er bei sich den Entschluss gefasst, die Karawane, ja sogar seinen alten Diener heimlich bei Nacht zu verlassen, sich auf sein Pferd zu werfen und in Gottes Namen nach jener Richtung hinzujagen, wo heute die Fata Morgana ihre Zaubergärten aufgebaut hatte. Doch war es immer, als ahnte der alte Diener etwas von diesem Entschlusse, denn er erzählte ihm die schrecklichsten Geschichten von Reisenden, welche, von heftigem Durste gepeinigt, ihren Zug verlassen, um den betrüglichen Wasserfluten nachzugehen, die das Gespenst der Wüste vor ihren Augen ausbreitete, und alsdann im weiten Sande elend umgekommen seien. Diese Erzählungen verfehlten nicht, wenn auch nur auf kurze Zeit, einen Eindruck auf das Herz des jungen Mannes zu machen. Allein seine Sehnsucht und Liebe war zu groß, und nach stellte sich wirklich der Entschluss bei ihm fest, die Karawane heimlicherweise zu verlassen. Endlich, es war in einer schönen Nacht und beim Schimmer der untergehenden Sonne hatte man die Fata Morgana schöner als je in der Ferne glänzen gesehen, schlich sich der junge Mann von der Seite seines Dieners, schwang sich auf sein Ross und ritt leise aus den Reihen der Zelte hinaus ins Freie. Er hatte sich die Richtung, nach welcher hin man heute Abend die Fata Morgana gesehen, so genau wie möglich gemerkt, gab seinem Rosse die Sporen und jagte da hinaus. Die Sterne stiegen hell glänzend am Himmel auf und sanken erbleichend wieder herab. In Osten dämmerte der Morgen und der junge Mann jagte auf seinem Rosse anhaltend durch die Wüste der aufgehenden Sonne entgegen. Das Grau der Nacht färbte sich violett und wurde am Horizont immer heller und heller. Das Violett ging endlich in dunkles Gelb über, und bald erschien die halbe Himmelsdecke mit einem goldenen Reif umzogen, der sich langsam emporzuheben schien und jetzt den ersten Strahl der Sonne hindurchließ, der die Wüste in ihrer weitesten Ausdehnung vergoldete. Saladin hielt hier sein Ross an und schaute zuerst in die Sonne, indem er dem Propheten in einem kurzen Gebete anflehte, ihm gnädig zu sein und ihm den rechten Weg zu seinem Glücke zu zeigen. Dann schaute er rückwärts auf die Fläche, wo er hergekommen war, und als er dort, so weit sein Auge reichte, nichts als Sand und wieder Sand erblickte, wurde es ihm leichter ums Herz, und er dachte freudig daran, dass er die beschwerliche, langsame Karawane verlassen und jetzt frei wie der Vogel seinem Glücke nacheilen dürfe. Alsbald gab er auch seinem Rosse wieder die Sporen und jagte gen Osten, hoffend, die Fata Morgana bald vor sich zu sehen und zu erreichen. Die Sonne stieg langsam am Himmel empor und schien alle ihre Glut auf den einsamen Reiter zu werfen, denn ihm selbst kam die Hitze heute unerträglich vor. Schon neigte sich die Sonne wieder hinab, als das ermüdete Pferd nicht weiter laufen konnte, weshalb Saladin abstieg und jetzt erst zu seinem Schrecken einsah, dass er weder Gerste noch Wasser habe, um das arme Tier nach dem langen Marsche zu erquicken. Glücklicherweise fand er noch in einem kleinen Futterbeutel ein paar Hände voll Mais, die er dem Tiere gab. Obgleich auch ihn Hunger und Durst nicht wenig quälten, so vergaß er dies doch plötzlich beim Anblick der Fata Morgana, die jetzt vor seinen Blicken langsam aufstieg. Allein er schien ihr nicht viel näher gekommen zu sein, und es war nur seine Fantasie, die ihm einredete, er sehe sie heute deutlicher und näher als gestern. Ach, die zauberhaften Palmenwälder und Gebäude gaukelten in der Tat ebenso fern von seinen Augen wie gestern, weit vor ihm am Horizont. So kam die Nacht, und der folgende Morgen fand den jungen Mann wieder zu Pferde, wie er durch die einsame Wüste einem Traumbild nachjagte, das mit derselben Schnelligkeit zurückwich. Schon war sein Ross vor Hunger, Durst und Müdigkeit so angegriffen, dass es ihn, als der Abend dieses Tages kam, nicht mehr tragen konnte, weshalb er abstieg und es am Zügel eifrig nach sich zog. Denn vor ihm stieg wieder das Gespenst der Fata Morgana empor. Aber ach, er war ihm auch heute um keinen Schritt näher gekommen. Als die Nacht abermals herabsank, legte er sich neben sein Pferd hin und konnte vor Hunger und Durst kaum das Auge schließen. Doch die Hoffnung, die ihn nicht verließ, stärkte ihn aufs Neue, und als der neue Morgen kam, sprang er kräftiger als je empor, um seinen Ritt fortzusetzen. Aber sein armes Ross, das kein Drang des Herzens vorwärts trieb, das durch keine Hoffnung gestärkt und ermuntert wurde, machte nur einige mühevolle Anstrengungen, sich auf die Beine zu helfen, fiel aber wieder in den Sand zurück, da es wohl fühlte, seine Kraft sei zu Ende. Jetzt stiegen zum ersten Male einige Zweifel in der Brust des jungen Mannes auf, und als er sein sterbendes Pferd sah, dachte er mit Schrecken, dass auch ihm, wenn er das Ziel seiner Sehnsucht und seiner Mühen nicht erreichte, ein ähnliches Los bevorstehe. Doch die Hoffnung und der Blick auf das Bild, das er bei sich trug, ließ ihn nicht diesen trüben Gedanken nachhängen. Er sagte deshalb mit traurigem Herzen seinem treuen Rosse Lebewohl und setzte seinen Weg zu Fuß fort. Allein zu seinem Schrecken fand er schon in den ersten Stunden dieses Tages, dass seine jetzige Art, vorwärts zu kommen, ungleich langsamer und mühevoller sei als die, wo er noch hoch im Sattel saß. Auch war es, als wollten seine Glieder nicht mehr recht ihren Dienst versehen und als befände sich etwas in seinem Körper, das ihre Kraft lähme, denn wenn er sich noch so sehr anstrengte, rasch vorwärts zu gehen, so hatte er doch kaum wenige Schritte mit verdoppelter Schnelligkeit getan, als er wieder in den langsamen, müden Schritt zurückfiel. Ach, es waren zwei schreckliche Feinde des Menschen, Hunger und Durst, die den armen Saladin von allen Seiten angriffen, die seine Glieder lähmten und sein Herz krank machten. Die Sonne senkte sich jetzt wieder langsam am Himmelsbogen hinab, und die Erscheinung der Fata Morgana, welche abermals vor seinem Auge auftauchte, gab ihm aufs Neue Kraft und Mut, denn er bildete sich ein, die Erscheinung stehe ihm heute nicht so entfernt wie gestern, und er sei ihr vielmehr um ein Bedeutendes näher gekommen. Die Müdigkeit streckte ihn bald auf den Sand hin, und wenn auch, als er die Augen schloss, der Schlaf über ihn kam, so war es doch kein angenehmer, erquickender Schlummer, der ihn stärkte, sondern es lag eine Fieberglut auf ihm, die ihm die Augen gewaltig zudrückte, ohne ihm Ruhe zu gönnen. Ende von Abschnitt 8.